Abschnitt 14 aus Herrn Mahlhubers Reiseabenteuer von Friedrich Gerstecker. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Der Schlafkamerad, erster Teil. Da haben wir die Bescherung, stöhnte der Kommerzienrat still betrübt vor sich hin, als ihn der Gendarm, seinen eigenen Geschäften nachzugehen, verlassen hatte. Ich sitze hier, schon ohne dies ein halber Gefangener, auf mein Gepäck wartend, und die beiden Brüder der Mamsell, die mich mit ihrer Onkelschaft in die nichtswürdigste Verlegenheit gebracht hat, fahren in der Gegend umher und werden, wenn sie sich in der falschen Fährte finden, jedenfalls hierher zurückkehren. Finden Sie mich als Mitschuldigen aus, kann ich mir gratulieren, denn dass ich an der ganzen verdammten Geschichte so unschuldig bin wie ein neugeborenes Kind, wird mir natürlich gar niemand glauben. Und wie habe ich mich selber der Polizei gegenübergestellt? Gott im Himmel, wenn das später in die öffentlichen Blätter käme und Dorothee kriegte es zu sehen, ich wäre ein geschlagener Mann. Der Kommerzienrat blieb noch eine ganze Weile mit seinen eben nicht sehr erfreulichen Gedanken beschäftigt an dem Tische sitzen. Da die Nacht aber indessen mehr und mehr einbrach und der Tabaksqualm in dem engen Raum immer unerträglicher wurde, beschloss er, lieber wieder in sein Zimmer zu gehen. Er ließ sich deshalb unten ein Licht geben, stieg langsam die Treppe hinauf, ging über den Gang hinüber nach seiner Stubentür, öffnete sie und wollte eben gähnend eintreten, als er Licht darin und am Tisch einen Fremden sitzen sah. »Oh, bitte tausendmal um Entschuldigung«, rief der Kommerzienrat vor der unerwarteten Entdeckung zurückfahrend. »Ich habe die Tür verwechselt.« Der Fremde machte eine leichte, gleichgültige Bewegung mit dem Kopfe, als ob er hätte sagen wollen, »Sie sind vollkommen entschuldigt«, und studierte dann in den vor ihm liegenden Papieren weiter. Der Kommerzienrat dagegen drückte die Tür leise und artig ins Schloss zurück, den Fremden da drinnen nicht weiter zu stören und sein eigenes Zimmer zu suchen. Aber wo war das? In den vielen Türen des Korridors fand er sich gar nicht mehr zurecht, und wo er eine Tür anfasste, traf er entweder schon jemanden im Zimmer oder sie war verschlossen. Noch einmal ging er jetzt an die Treppe zurück, um von da aus in einer gewissen Art von Instinkt die rechte Tür zu finden. Sein Weg führte ihn wieder an dasselbe Schloss, hinter dem der Mann neben dem Tische saß und las, und es blieb ihm jetzt nichts weiter übrig, als hinunterzugehen und seine Nummer zu erfragen. »Nummer von Herrn Kommerzienrat? Welche Nummer hat der Herr Kommerzienrat?« »Nummer 7.« »Nummer 7, Herr Kommerzienrat«, wiederholte der Wirt. »Nein, das ist nicht möglich«, sagte Herr Mahlhuber. »In dem Zimmer wohnt ein anderer Herr. Nummer 17 vielleicht?« »Nein, Nummer 7«, drückte sich der Wirt jetzt mit einer etwas verlegenen Verbeugung vor. »Ach, bester Herr Kommerzienrat, Sie dürfen es nicht übel nehmen.« »Aber in Nummer 7 wohnt schon jemand«, sagte dieser bestimmt. »Ich habe mir Nummer 7 bestimmt angesehen.« »Ich weiß wohl, Herr Kommerzienrat«, sagte der Wirt mit seinem freundlichsten Lächeln, »aber die entsetzlich vielen Gäste, die gerade heute Abend angekommen sind?« »Ja, dagegen habe ich ja gar nichts. Sagen Sie mir nur meine Nummer.« »Ich bin genötigt gewesen, den Herrn mit in Ihr Zimmer einzuquartieren«, brach der Mann in einem verzweifelten Entschlusse heraus. »In mein Zimmer?« rief der Kommerzienrat, und beinahe hätte er das Licht, das er in der Hand trug, fallen lassen, jedenfalls fiel die Lichtschere hinunter. Es war wahrhaftig nicht anders möglich. »Ich soll mit dem Fremden in einem Zimmer schlafen?« Nur für die eine Nacht, bester Herr Kommerzienrat. Es ist Sie ein ganz anständiger Herr und ein guter Freund von mir. »Aber zum Teufel, Herr, warum nehmen Sie ihn da nicht in Ihr Zimmer?« fragte der Kommerzienrat in nicht unrichtiger Folgerung. »Bester Herr Kommerzienrat, ich habe eine Frau und 4 Würmer darin«, entschuldigte sich der Wirt, ihm dabei wie besänftigend an der Schulter herunterstreichend. »Alles, was recht ist.« »Frau und 4 Kinder in einem Zimmer?« sagte der Kommerzienrat kopfschüttelnd. »Doch was geht das mich an? Ich habe von Ihnen das Zimmer heute Nachmittag für mich allein gemietet und bin willens, Ihnen dasselbe Geld dafür zu zahlen, das Sie von beiden fordern können. Schaffen Sie mir nur den fremden Menschen da hinaus. Ich kann nicht zu zweien in einem Zimmer schlafen. Es widerstreitet meiner Natur.« »Sind Sie verheiratet?« fragte der Wirt. »Nein, wieso?« »Nun, ich meinte nur, aber ich kann doch den Herrn da nicht wieder hinauswerfen, verehrter Herr Kommerzienrat«, klagte der Wirt, »und in der ganzen Stadt ist kein Platz mehr zu haben. Ich weiß, Sie sind in Ihrem vollen Rechte. Sie können das Zimmer für sich allein verlangen, und wenn Sie es durchaus wollen, muss der andere Herr hinaus. Aber Sie glauben gar nicht, was Sie mir für eine Freundschaft erweisen, wenn Sie ihn darin behielten. In ein anderes Zimmer kann ich ihn schon gar nicht mehr stecken, denn in keinem liegen unter 4 und 5, in manchem noch mehr. Das war das einzige leere Bett, und so ein lieber Mensch.« Und nun erging sich der beredte Wirt in einer Masse von Bitten und Beschwörungen und Schilderungen des liebenswürdigen Schlafkameraden, den er bekommen hätte, dass der gutmütige Kommerzienrat, der überhaupt kaum einem Menschen in der Welt eine Bitte abschlagen konnte, endlich einwilligte und seufzend mit dem Licht wieder umdrehte nach Nummer 7 zu. Dort angekommen, klopfte er höflich an die Tür und auf das mürrische »Herein« seines aufgedrungenen Stubengenossen trat er mit einem schüchternen »Guten Abend, Sie entschuldigen« in sein eigenes Zimmer. Zu seiner wirklichen Entschuldigung muss ich dem Leser nochmals bemerken, dass er ein deutscher Kommerzienrat war. »Guten Abend«, sagte der im Besitz sich Befindliche, den Kopf zurückbiegend und mit der flachen, nach auswärts gedrehten Hand seine Augen vor dem Lichte schützend, den Eintretenden besser erkennen zu können. »Wollen Sie auch hier schlafen?« »Ich hatte allerdings die Absicht«, erwiderte der Kommerzienrat, doch etwas über die Frage frappiert. »Ich wohne seit heute Mittag in diesem Zimmer.« »Ah ja, ich weiß«, sagte der Fremde, »ich sah die Sachen hier stehen, als ich hereinkam. Der Wirt wollte es möglich zu machen suchen, Ihnen ein anderes Schlafzimmer anzuweisen.« »Mir?« rief der Kommerzienrat, in der Tat etwas betroffen über die kaltblütige Ruhe des Mannes, der sich doch eigentlich hätte, er fühlte das unbestimmt, bei ihm entschuldigen müssen. Der Fremde brach aber diese Gedanken kurz ab und sagte freundlicher, als er bisher gesprochen, »Nun, wir müssen sehen, wie wir uns einrichten, Herr Schlafkamerad. Der geduldigen Schafe gehen viele in einen Stall. Außerdem ist es ja nur für eine Nacht. Wir werden uns schon vertragen, und es ist mir immer lieber, als dass mich der Wirt mit zu einem der Frommen hineingesteckt hätte. Bitte nehmen Sie Platz.« Der Fremde rückte sich dann das Licht etwas bequemer zurecht, stützte den Kopf in die linke Hand und vertiefte sich aufs Neue in die vor ihm liegenden Briefe oder Papiere, von denen er von da ab kein Auge mehr verwandte. Es war ein noch junger und, wie es schien, schlanker Mann von etwa 24 bis 26 Jahren, anständig und modern gekleidet, aber mit auffallend langem dunklen Haupthaar, 2 vorn in die Höhe gedrehten Jupiter-Ammon-Locken und spitzen, aber ebenfalls vollem langen Bart. Jedenfalls ein Fremder, und zwar seinem Dialekt nach ein Österreicher. An dem linken Zeigefinger trug er einen großen Siegelring mit einem roten geschnittenen Stein. Auch einen vielleicht echten Brillanten im schwarzen Halstuch. Der Kommerzienrat war kein Kenner von Steinen und den Rock mit einer Reihe Knöpfen bis oben an die Tuchnadel zugeknöpft. Der Kommerzienrat Mahlhuber saß auf dem Sofa, sein dunkel brennendes Talglicht mit einer großen Schnuppe daran vor sich, und starrte in tiefen Gedanken auf den Lesenden, der seiner gar nicht weiter achtete. Das vor ihm brennende Licht warf dabei einen rötlichen, zitternden Schein auf ihn, der den Umrissen des Körpers ordentlich Bewegung gab und wie ein leises Zucken aussah. Und die tiefen Seufzer, die er zu gleicher Zeit nur mühsam zu unterdrücken schien, bis er sie nicht mehr bewältigen konnte, wurden dem kleinen, gutmütigen Manne zuletzt selber unheimlich. Der Fremde war gewiss recht unglücklich, hatte vielleicht einen schmerzlichen Brief aus der Heimat erhalten und saß nun brütend darüber. Aber, lieber Gott, er konnte ihm nicht helfen. Er hatte seine Hände schon in mehr fremden Affären, als ihm lieb war, und der arme Teufel mochte sehen, wie er selber mit seinem Anteil Leiden fertig würde. Jeder Mensch hat überhaupt seinen Pack zu tragen, der eine schwerer, der andere leichter. Er schleppte die Leber und Balggeschwulst, wenigstens die Folgen davon, sein Vis-à-vis wand sich wahrscheinlich unter anderm Kummer. Über dem Denken wurde er müde, bezwang sich aber doch noch und würde eigentlich am liebsten abgewartet haben, dass der Fremde zuerst zu Bett gegangen wäre, da fing dieser auf einmal an zu gähnen. Und der Kommerzienrat sah kaum die Bewegung, als auch bei ihm die Kinnladen anzuarbeiten fingen und er sich gar nicht wieder zufrieden geben konnte. »Sie werden schläfrig«, sagte der Fremde. »Ich? Bitte um Verzeihung, es zog mir nur so«, wieder unterbrach das Gähnen jede vielleicht beabsichtigte Bemerkung. »Es zog mir nur so durch die Kinnbacken. Das kommt aber von einer Erkältung, die ich mir neulich zugezogen. Auf Leber und Kinnbacken wirft sich bei mir alles. Ich leide an der Leber.« »So«, sagte der Fremde, ohne weitere Notiz von ihm zu nehmen. »Ja«, sagte der Kommerzienrat seufzend, »meine Leber ist 3 Zoll zu groß. Sie passt mir nicht mehr und trägt sich auch nicht ab. Sie wird immer größer, bis sie mir einmal das Herz abdrückt.« Der Fremde stieß einen tiefen, kläglichen Seufzer aus, erwiderte aber nichts, bis Herr Mahlhuber, der sich doch späterer Reiseerinnerungen wegen davon in Kenntnis zu setzen wünschte, mit wem er eigentlich eine Nacht in ein und demselben Zimmer geschlafen, sehr höflich sagte: »Apropos, verehrter Herr, mit wem habe ich denn eigentlich das Vergnügen so naher Nachbarschaft?« Ende von Abschnitt 14. Gelesen von Klaus Missfeld.